Ich glaube, dass der große Unterschied ist oder das Wichtige ist festzuhalten, dass er sich nicht als Rächer gesehen hat, dass er überhaupt nicht so die Sache begonnen hat, ich nehme jetzt Rache, sondern sein Motto, wie auch in seinem Buch dargestellt, ist ja Gerechtigkeit, nicht Rache. Und so gesehen, er wird ja häufig als Nazi-Jäger bezeichnet und das ist ein Begriff, den er eigentlich immer abgelehnt hat, weil er gesagt hat, ich will die Personen nicht jagen, sondern ich möchte nur den Menschen, die umgekommen sind und ich, der überlebt habe, das ist meine Aufgabe, ich möchte diesen Menschen, die nicht überlebt haben, Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und ich glaube, das ist auch sein Motto. Und so gesehen hat er sich nicht als jetzt unbedingt als Rächer oder was gesehen, wie ich schon gesagt habe, sondern eher so als Detektiv, als Aufspürer, als Kriminalist gewissermaßen, der Menschen zur Verantwortung ziehen möchte. Und ich glaube, das ist sozusagen sein Credo gewesen gewissermaßen. Und sicherlich spielt eine Rolle, weil Sie fragen, wie das jetzt ist mit dem Psychologischen. Ich glaube, sehr viele Holocaust-Überlebende haben sozusagen, das lastet auf ihrem Gewissen, dass sie überlebt haben. Und sie fragen sich, warum habe ich gerade überlebt und warum nicht die anderen? Und das ist eine Sache, die sehr tief psychologisch geht und auch bei Simon Wiesenthal sicherlich eine zentrale Rolle gespielt hat. Also Sie haben es sich jetzt so beschrieben, dass Simon Wiesenthal sich da mit detektivischem Eifer dran gemacht hat, um eben ja aufzuklären, wer an den Verbrechen der Nationalsozialisten sich beteiligt hat und wer da welche Schuld auf sich geladen hat und ja welche Gerichtsverfahren da möglicherweise eingeleitet werden können. Können Sie das vielleicht nochmal genauer beschreiben? Also welche Dinge hat er gemacht, die da zur Aufklärung geführt haben? Das ist eine sehr, also gerade für Österreich eine sehr, sehr heikle Sache. Weil Sie das gleich am Anfang erwähnt haben, er gründet ja unmittelbar nach seiner Befreiung schon diese jüdische historische Kommission in Linz und arbeitet sehr eng mit den amerikanischen Besatzern. Oberösterreich ist amerikanisch besetzt zusammen und liefert dort schon Personen, von denen er weiß, dass sie in den Verbrechen verstrickt waren, an die an die amerikanischen Behörden aus. Das Problem ist in Österreich dieses Klima der 50er, 60er und eigentlich bis hinauf in die 70er Jahre. Die große Wende kommt erst, sagen wir, am Anfang der 80er Jahre, 1985, wo man Österreich sich seiner eigenen Vergangenheit stellt. Und hier, mit trotz der akribischen Arbeit, die Simon Wiesenthal unternimmt, um diese nationalsozialistischen Versprecher aufzuspüren und sie vor Gericht zu stellen, ist eigentlich in Österreich dieser Jahre wenig erfolgreich. Er spürt unter anderem zum Beispiel Karl Silberbauer auf. Also Karl Silberbauer ist die Person, die Anne Frank in Amsterdam verhaftet hat. Er ist beteiligt an der Aufspürung von Adolf Eichmann. Das sind aber alles Gerichtsverfahren, die nicht in Österreich passieren werden. Aber die großen Verfahren, Franz Stangl, das ist ein Kommandant von Treblinka, oder Franz Murer, sind Personen, die er aufspürt, die er möchte, dass sie vor Gericht gestellt werden. Und beide Sachen enden mit einem skandalösen Freispruch in den 70er Jahren noch in Österreich. Das ist sozusagen etwas, was festgehalten gehört, dass dieses Klima, in dem Simon Wiesenthal hier in Österreich arbeiten muss oder arbeiten musste eine lange Zeit. Er war angefeindet, er war eine Persona non grata, er wurde als polnischer Jude beschimpft, er hatte also Schreckliches zu ertragen, hat hier durchgehalten in Österreich und ist ein mahnendes Gewissen geworden. Und ich würde es heute als problematisch bezeichnen ein bisschen, dass man in Österreich diesen Teil heute oft vergisst, dass er heute ein großer Österreicher wird abgefeiert als großer Österreicher. Er ist sehr wichtig geworden für die österreichische Vergangenheitsbewältigung. Also er ist unter anderem auch einer, der in seinen letzten Lebensjahren ein Holocaust-Mahnmal mal am Wiener Judenplatz initiiert, einleitet und das auch durchsetzt. Und das ist heute sozusagen eines der wichtigen Gedenkstätten in der Stadt Wien. Aber man muss auch seine Vorgeschichte erwähnen, dass er lange Zeit hier Denunziationen, Angriffen, ja sogar einem Bombenattentat ausgeliefert war. Also Sie beschreiben da ein Österreich sozusagen ein Nachkriegsösterreich in den 50er, 60er Jahren, wo es Simon Wiesenthal nicht leicht hat, wo er auch mit Gegenwehr und Denunziationen zu rechnen hat, was ja sicherlich auch damit zu tun hat, dass ähnlich wie in Deutschland es auch in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg in der Politik und in der Wirtschaft viele ranghohe Positionen gegeben hat, die von ehemaligen Nationalsozialisten bekleidet worden sind. Was hat das denn letztlich für die Erzählung über den Nationalsozialismus und die Shoah in Österreich bedeutet? Also welche Rolle hat denn da die Shoah nach dem Zweiten Weltkrieg für ein Geschichtsbewusstsein oder für ein Geschichtsbild in Österreich gespielt? Ja, Österreich hat, die Alliierten haben es ja Österreich sehr leicht gemacht. Es hat eine Moskauer Deklaration gegeben 1943, wo die Alliierten Österreich als das erste Opfer des nationalsozialistischen Deutschlands bezeichnet haben. Das hat die österreichische Politik ja unheimlich ausgenutzt und sich sofort zum Opfer gemacht und gesagt, wir waren ja gar nicht dabei, obwohl wir heute wissen oder durch die Forschung wissen, dass ein erklecklicher Anteil der Nazi-Funktionäre, aber auch der Funktionäre in den Konzentrationslagern österreichischer Herkunft waren. Diese Stilisierung zum Opfer ist ja ganz bekannt, als Österreich Wiedergutmachung von der damaligen Bundesrepublik Deutschland gefordert hat, hat Konrad Adenauer gesagt, und wir schicken euch dafür das Skelett dann von Adolf Hitler zurück. Also das war sozusagen dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich damals. Aber Österreich hat das sehr klug und sehr lange benutzt, um sich als Opfer zu stilisieren. Das geht sehr und damit auch sich jeder Verantwortung entledigt. Also immer gesagt, diese Verantwortung liegt in Deutschland, das ist die deutschen Nationalsozialisten, wir waren die guten Österreicher, wir waren fast alle im Widerstand. Dieses Bild beginnt zu bröckeln in den 70er Jahren, aber radikal umgeändert wird es erst mit der sogenannten Waldheim-Affäre, als Kurt Waldheim für die Präsidentschaft antritt und sich herausstellt, dass er ein SA-Mann gewesen ist, dass er das in seinem Lebenslauf immer wieder verschwiegen hat. Simon Wiesenthal spielt hier eine etwas ambivalente Rolle. Er ist ein sehr parteipolitisch gebunden an die konservative Seite in Österreich und versucht hier lange Zeit Kurt Waldheim zu schützen, aber am Ende fühlt er sich auch von ihm verraten, weil er diese konsequente Lüge über seine Mitgliedschaft aufrechterhält. Und hier in diesem Wahlkampf beginnt etwas in Österreich sich zu ändern. Und seitdem, würde ich sagen, ist die österreichische Gesellschaft viel, viel offener geworden, viel konfrontativer, auch was die nationalsozialistische Vergangenheit betrifft. Das geht, glaube ich, nicht so tief in Deutschland, das muss ich schon sagen. Also ich würde sagen, in Deutschland ist da sehr viel klarer, sehr viel, viel tiefer. In Österreich ist das zwar sehr intensiv, aber es bleibt an der Oberfläche. Gewisse Sachen sind nicht mehr salonfähig, auch in Österreich heute, zum Beispiel Antisemitismus. Aber ich glaube, das schlägt auch sehr, sehr leicht heute in eine Islamophobie zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, doch eine Bilanz, die man ziehen muss, dass sich das, was die nationalsozialistische Vergangenheit betrifft, eine sehr viel klarere Auseinandersetzung vorhanden ist. Aber das, was mit einer generellen Fremdenfeindlichkeit oder generellen Feindlichkeit gegenüber dem anderen noch immer doch sehr, sehr da ist in Österreich. Nun haben Sie also so eine geschichtspolitische Entwicklung vielleicht beschrieben, wo man sehen kann, dass seit den 80er Jahren da eine Öffnung stattgefunden hat, so wie Sie das beschreiben. Jetzt ist ja Simon Wiesenthal 1983, wenn ich das richtig sehe, nur ganz knapp einem Attentat entgangen von Seiten militanter Rechtsradikaler. Und in Österreich hat sich ja sozusagen zu dieser Zeit auch die Neonazi-Szene entwickelt, die damals sehr militant gewesen ist. Wie ist denn Simon Wiesenthal mit Angriffen von dieser Seite umgegangen oder auch überhaupt mit dem Phänomen des Rechtsextremismus? In Österreich? Er hat begonnen ein bisschen. Wir sind ja hier im Institut Besitzer sozusagen seines Archivs. Und er hat begonnen, einige Zeit lang diese Sachen zu dokumentieren und sie zu sammeln. Er selber, glaube ich, hat sich aber nicht als dieser Bewacher oder Überprüfer oder Monitor des österreichischen Rechtsradikalismus gesehen. Er hat, glaube ich, sehr, sehr stark versucht, eben die nationalsozialistischen Verbrecher zur Strecke zu bringen, sie vor Gericht zu bringen, hat anderen Institutionen, also zum Beispiel gibt es bis heute das Dokumentationsheft des österreichischen Widerstandes, das sehr, sehr stark dieses Monitoring des österreichischen Rechtsradikalismus betreibt. Also hier hat er, glaube ich, nicht so sehr seine Rolle gesehen, das zu tun. Er war ein Mahner, er hat immer wieder darauf angesprochen, aber sein Ziel war etwas anderes und das ist auch mit der Gründung dieses Instituts hier verbunden, dass er gesagt hat, es muss in erster Linie wissenschaftlich aufgearbeitet werden und nicht so sehr tagespolitisch. Also er hat dann versucht zu sagen, ich möchte das in einem größeren Rahmen sehen, ich möchte, dass mein Vermächtnis gewahrt bleibt, aber nicht im Rahmen dessen, was ich gemacht habe, sondern es soll erforscht werden, es soll Wissen, also auch eines seiner großen Credos war ja, Aufklärung, das bewahrt uns vor der Wiederholung dieser Sachen. Nun hat ja Simon Wiesenthal über mehrere Jahrzehnte hinweg akribisch an dieser Aufklärungsarbeit mitgearbeitet. Und im Laufe dieser Zeit sind ja immer wieder Vorwürfe auch gegen Simon Wiesenthal laut geworden. Und das nicht nur von Menschen, die sozusagen politisch im gegnerischen Lager zu verordnen war. Es, soweit ich weiß, gab es 1996 so eine Dokumentation, wo ihm vorgeworfen wurde, dass er seine Forschung aus eigennützigen Motiven betreiben würde, dass er selbst seine eigene Rolle überhöhen würde. Welche Umstände haben denn dazu geführt, dass Wiesenthal sozusagen derart umstritten gewesen ist? Ja, ich meine, das ist die ganze Vergangenheit. Ich meine, es ist natürlich in Österreich eine unangenehme Rolle gewesen. Er hat sozusagen immer auf diesen wunden Punkt hingewiesen und sozusagen noch, er hat ja reklamiert, selbst Österreicher zu sein, auch wenn man ihn damals ausgeschlossen hat aus dieser nationalen Gemeinschaft und so weiter. Er hat aber immer darauf, und das muss ja damals in den, wie Sie sagen, auch in den 90er Jahren noch unheimlich wehgetan haben, dass es ja eine Person gibt, die immer wieder auf diese Vergangenheit aufmerksam macht und die das einfordert. Und die auch Hinweise, es gibt von Ihnen ein Memorandum in den 60er Jahren, wo er darauf hinweist, es laufen hier noch immer 800 NS-Täter herum, die nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und weil, wie Sie sagen, weil die Richter, die Staatsanwälte alle verstrickt sind, sei es persönlich oder über Familien, in die nationalsozialistische Vergangenheit dieses Landes. Und natürlich hat man alles versucht, ihn zu denunzieren. Und das geht bis in diese schmutzigste Affäre, dass Bruno Kreisky, also ein Sozialdemokrat, selbst mit jüdischem Background ihn denunziert, ein Gestapo-Agent gewesen zu sein, als er eine Koalitionsregierung präsentiert in den 70er Jahren, in denen er von der FPÖ vier Minister nominiert, die alle eine nationalsozialistische Vergangenheit haben, und dann als Wiesenthal ihn darauf aufmerksam macht, hier sind unter anderem nicht nur Nationalsozialisten, sondern Menschen, die womöglich in NS-Kriegsverbrechen verwickelt gewesen sind, dann fängt so eine Denunziationskampagne eben von KSG an und eben mit ganz wirklich mit den niedrigsten Argumenten, es sei doch vollkommen unklar, wieso Wiesenthal überlebt habe, vielleicht sei er sogar ein Gestapo-Agent gewesen. Also Wiesenthal hat hier sehr, sehr viel ertragen müssen in diesem Land, und es ist umso so ehrenwerter, dass er hier geblieben ist und gesagt hat, ich bleibe hier in Österreich, ich halte das aus, und deshalb ist es auch wichtig, dass wir heute sozusagen ihm gedenken und sozusagen immer seinen großen Österreicher anerkennen und ihn aufnehmen in unseren Kanon. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber man darf, wie ich schon einmal gesagt habe, eben nicht vergessen, wie sehr er sich das erkämpft hat. Herr Raschke, nun arbeiten Sie ja im Simon Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien in Wien. Und Simon Wiesenthal, der ist ja zu seinen Lebenszeiten selbst noch an der Erarbeitung des Konzepts dieses Instituts beteiligt gewesen. Welche Arbeit betreibt denn dieses Institut heute und inwiefern führt es vielleicht da auch das Lebenswerk von Simon Wiesenthal fort? Es führt nicht das Lebenswerk fort, es führt sein Vermächtnis fort. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, und das wollte er auch so, indem er sich beteiligt hat an dem Konzept. Kurz vor seinem Tod hat er erkannt irgendwie, dass die Verfolgung der NS-Verbrecher schon allein aus biologischen Gründen irgendwann einmal ein Ende finden werden muss. Und er selber wollte mit seinem Material das zur Verfügung stellen der Wissenschaft und hat gesagt, was mir jetzt wichtig ist, ist nicht mehr so sehr das mein Lebenswerk, sozusagen die Verfolgung der NS-Täter, sondern wie man die Umstände, wie es soweit kommen konnte, erforschen muss. Und hat gesagt, ich möchte ein Institut haben, ein Forschungsinstitut haben, das die Geschichte des Holocaust erforscht, aber auch die Vor- und die Nachgeschichte, den Antisemitismus, den Rassismus, überhaupt die Xenophobie. Also Simon Wiesenthal war da sehr, sehr breit angelegt. Er hat gewusst, dass man allein den Holocaust nicht nur als so sehen kann, sondern in einem Zusammenhang mit anderen Genoziden, mit anderen Völkermorden, mit der Verfolgung von Minderheiten, und hat das auch sehr, sehr stark betont und hat damals österreichische und internationale Wissenschaftler gebeten, mit ihm gemeinsam ein Konzept für ein Forschungsinstitut aufzustellen, und ist im Laufe der Erstellung dieses Konzepts gestorben. Aber es wurde dann abgeschlossen. Es gibt dann ein Mission Statement, das genau in diesem Sinne, in diesem Geist von Simon Wiesenthal agiert. Und man hat dann versucht, Finanzgeber für dieses Institut zu finden. Und nach langen Verhandlungen hat die Republik Österreich und die Stadt Wien zugestimmt, so ein Institut zu gründen, es aufzubauen. Und das wurde jetzt eben das Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien genannt. Das sind irgendwie drei Bereiche, das ist die Idee, miteinander vereint. Das ist selbst diese Forschung und die ist, wie gesagt, bei uns sehr, sehr breit angelegt. Also es geht nicht nur um ganz enge Holocaust-Forschung, sondern wir haben zum Beispiel jedes Mal ein Roma und Sinti, die Verfolgung der Roma und Sinti drinnen. Wir versuchen mit unseren Vorträgen auch die Verfolgung anderer Gruppen, Armenier, das Genozid in Ruanda anzusprechen. Die Forschung läuft so, dass es hier jedes Jahr 8 Stipendiate aus aller Welt gibt, die mit einem Thema herkommen, es in einem Jahr ausarbeiten. Das wird hier sozusagen in einem Art Universitätsbetrieb diskutiert, besprochen, am Ende publiziert. Es gibt diese Vermittlungsschiene, das ist auch ein Anliegen von Simon Wiesenthal gewesen, eben Aufklärung ist das Beste, um weiter zu verhindern, dass so etwas je wieder passiert. Also Vermittlungsschiene geht über Konferenzen, Vorträge, die auch ein breites Publikum, also die einerseits akademisch sind, aber doch auch sehr breit angelegt sind. Und schließlich haben wir so einen Dokumentationskern, da ist der Kern das Archiv von Simon Wiesenthal selbst. Und eine inzwischen sehr, sehr großzügig ausgestattete Forschungsbibliothek. Also in diesem Sinn ist das Wiesenthal-Institut jetzt sozusagen wirklich ein Zentrum der Holocaust-Forschung geworden. Es ist nicht zu verwechseln, das ist genau der Punkt, mit dem wir oft verwechseln werden. Es gibt die Simon Wiesenthal-Zentren in der Welt, in Los Angeles, in Jerusalem, in Buenos Aires. Das ist eine Gründung, die wirklich ganz genau ansetzt an dem Lebenswerk von Simon Wiesenthal, also weiterhin NS-Verbrecher aufzuspüren, sie vor Gericht zu bringen. Mit denen sind wir natürlich in Kontakt, aber wir haben eine ganz andere Aufgabe von Simon Wiesenthal übertragen bekommen.